1. ICH saw, und über der festen Flasche, die sich über den Kopfen der Karub befand, erschien etwas, das wie ein Saferstein außer und einem Thron ahnelte. 2. Dann befahl dem Mann in Leinenkleidung, zwischen die Räder unterhalb des Karubs zu treten, sein Hand mit Glühenden Kollen aus dem Raum zwischen den Karuben zu füllen und dies über die Stadt zu streuen, daraufhin betrat der Mann den Bereich vor meinen Augen. 3. Als der Mann eintrat, standen die Karub auf der rechten Seat des Tempels, warin dein Wulk den inneren Vorhof vollständig erfüllt. 4. Die Herrlichkeit Jahwehs erhob sich daraufhin vom Karuben bewegt sich zur Schwelle des Tempels, wo durch der Tempel von der Wulk und der Vorhof vom Glanz der Herrlichkeit Jahwehs erfüllt worden. 5. Das Rauschen der Flügel der Karub war bis zum äußeren Vorhof zu hören, vergleichbar mit der Stimme des allmächtigen Gottes, wenn sprach. 6. Nachdem dem in Leinen gekleideten Mann befohlen hat, fuhr aus dem Bereich zwischen den Rädern und den Karuben zu holen, trat dieser ein und stellte sich neben eins der Räder. 7. Daraufhin streckte ein Karub sein Hand zwischen die anderen Karub aus, nahm fuhr, das sich dort befand, und gab es dem Mann in Leinenkleidung in die Hand, dieser nahm es entgegen und entfernte sich. 8. Unter den Flügeln der Karub ward etwas sichtbar, das eine Menschenhand ahnelte. 9. ICH sah via Räder neben den Karuben, Jewels ein Rad neben jedem Karub, deren Aushen dem Glanz eins Chrysalithsteins glich. 10. Al via Räder hatten die Gleichform, wo beged so osse, als wer ein Rad im Inneren eins anderen. 11. Wenn sie sich bewegten, konnten sie in jed der via Richtungen gehen, one sich debi zu drehen, sie folgten stets der Richtung, in die sich ein ihre Seiten wonte. 12. Gesamte Körper, Eierrücken, Hand, Flügel und die Räder waren bei allen Viren ringsam mit Augen bedeckt. 13. Vor meinen Ohren wurde den Rädern der Name a Wirbelwind gegeben. 14. Jede Karub bisas via Gesichter, das erste war das eins Steyrs, das zweite das eins Menschen, das dritte das eins Lohen und das vierte das eins Adlers. 15. Die Karub erhoben sich, und ICH erkannte, das dies Diesel ben lebendigen Wiesen waren, die ICH zuvor am Flaskebar gesehen hat. 16. Wenn die Karub sich bewegten, jingen die Räder neben ihnen mit, und wenn die Karub ihre Flügel schwangen, sich vom Boden zu erheben, blieben die Räder ebenfalls an ihrer Seat. 17. Sie hielten gleichzeitigen, wenn die Karub stehen blieben, und erhoben sich mit ihnen, wenn die sich erhoben, die der Geist des lebendigen Wiesens in ihnen wohnte. 18. Die Herrlichkeit Jahwehs verließ daraufhin die Schwelle des Tempels und positioniert sich über den Karuben. 19. Die Karub schwangen ihre Flügel und erhoben sich vor meinen Augen vom Boden, wobei die Räder sich gleichzeitig mit ihnen bewegten, sie stellten sich am Eingang des östlichen Tors des Tempels Jahwehs auf, warin die Herrlichkeit des Gottes Israels sich über ihnen befand. 20. Dies war dasselbe Wiesen, das ICH am Flaskebar unter dem Gott Israels gesehen hat, und ICH erkannte nun, das es Karub waren. 21. Jeder Karub hat via Gesichter und via Flügel, und unter ihren Flügeln befanden sich Gebilde, die Menschenhanden ahnelten. 22. Die Gestalt ihrer Gesichter entsprach jenen, die ICH bereits am Flaskebar gesehen hat, und sie bewegten sich Jewels geradlinig vorwärts.